Dann dreht sie den Rücken in meine Sicht, versperrt mir die Wege, fahrt mit das Licht. Und oben am Himmel ist keine Liebe zugegen, nur eine Lücke im Ozon, um zu entschweben. Das tröstet mich nicht, das tröstet mich nicht. Versperren uns die Wege, verkaufen das Licht. Und oben im Himmel sind keine Götter zugegen, nur eine Lücke im Ozon, um zu entschweben. Das tröstet uns nicht, das tröstet uns nicht. Doch Teil von uns geblieben. Tief unten im Boden ist kein Teufel zugegen, nur Schotter und Erde, potenzielle Erdbeben. Das tröstet uns nicht, das tröstet uns nicht.